Ja, die Bundesbürger kaufen morgens die Bild-Zeitung. Ja, die Bundesbürger bilden sich die Meinung ein. Ja, die Bundesbürger haben oft eine lange Leitung. Ja, die Bundesbürger sind oft spießig und gemein. Ja, die Bundesbürger glotzen Fernsehen ohne Ende. Ja, die Bundesbürger schauen Mord und Totschlag an. Ja, die Bundesbürger denken stets an Dividende. Ja, die Bundesbürger sehen im Kanzler einen Ehrenmann. Oder in der Kanzlerin oder in das Merkel. Im Sturme schwimmt es sich sehr schön und fein, doch mag ich hier kein Mitläufer sein. Nein, nein, nein! Ja, die Bundesbürger fliegen zum Ballermann wie Blöde. Ja, die Bundesbürger wollen Brot und Spiele sehen. Ja, die Bundesbürger sind oft langweilig und öde. Ja, die Bundesbürger wollen die Wahrheit nicht verstehen. Ja, die Bundesbürger wählen brav all die Ganoven. Ja, die Bundesbürger halten meistens ihre Klappe. Ja, die Bundesbürger werden ausgenutzt, die Doven. Ja, die Bundesbürger treiben ihre Kinder ab. Was für ein mieses Gesindel! Ich selber möchte besser nicht so sein. Lasst mich zufrieden mit dem Spießerverein. Nein, nein, nein! Ja, die Bundesbürger machen selten erste Hilfe. Ja, die Bundesbürger, die schauen ganz einfach weg. Ja, die Bundesbürger verstecken sich im Schilfe. Ja, die Bundesbürger haben Leichen im Gepäck. Ja, die Bundesbürger schwimmen im Geiste jederzeit. Ja, die Bundesbürger verraten jeden Freund. Ja, die Bundesbürger kuschen vor der Obrigkeit. Ja, die Bundesbürger sind von außen nur gebräunt. Wahre Schönheit muss von innen kommen. Wahrer Charakter muss von innen sein. Ist es falsch, so mies nicht zu sein? Nein, nein, nein! Ja, die Bundesbürger sind halt Masse, doch nicht Klasse. Ja, die Bundesbürger, die können so ätzend sein. Ja, die Bundesbürger haben Angst vor dem Wort Rasse. Ja, die Bundesbürger ziehen Mutantenstade rein. Ja, die Bundesbürger sind nach allen Seiten offen. Ja, die Bundesbürger sind meistens nicht ganz dicht. Ja, die Bundesbürger machen mich so sehr betroffen. Ja, die Bundesbürger schauen nicht offen ins Gesicht. Janusgesicht. Ich selber meide Heuchler und den schönen Schein und werde wohl ein Bürgerschreck bleiben. Ja, ja, ja! Ja, die Bundesbürger sind echte Stammtischstrategen. Ja, die Bundesbürger wissen alles ganz genau. Ja, die Bundesbürger nennen Kameraden nur Kollegen. Ja, die Bundesbürger tun manchmal so furchtbar schlau. Ja, die Bundesbürger lassen Feindbilder sich impfen. Ja, die Bundesbürger finden immer einen Grund. Ja, die Bundesbürger können sinnlos babbeln, schimpfen. Ja, die Bundesbürger gehen niemals bis zum Grund. Bloß nicht an die Quelle. Die schaffen mich noch fix und foxy ganz. Geschiss um nichts und Momentschanz. Menschenwürde. Ja, die Bundesbürger schimpfen dauernd ohne Nutzen. Ja, die Bundesbürger gehen gerne auch mal fremd. Ja, die Bundesbürger lassen die Ehre beschmutzen. Ja, die Bundesbürger kann man aufziehen bis aufs Hemd. Ja, die Bundesbürger denken miese, schlimme Sachen. Ja, die Bundesbürger sind Egos, wollen Spaß. Ja, die Bundesbürger können rasend mich so machen. Ja, die Bundesbürger sind ein mieses Mittelmaß. Ihr Minusseelen! Ist es wirklich falsch, nicht so zu sein? Ich werde wohl besser einfach ein Deutscher bleiben. Na klar, was sonst? Jawohl.